SWR 3 Abendstudio. Heute mit dem Radiomuseum. Meine Damen und Herren, Sie hören eine weitere Folge unserer Reihe Der unbekannte Günther Eich. Und zwar seine Hörspielbearbeitung der Erzählung Germelshausen von Friedrich Gerstecker. Günther Eich gilt als der wahrscheinlich bedeutendste deutsche Hörspielautor. Sein frühestes Hörspiel, Ein Traum am Etzingol, entstand 1932. Sein letztes, Zeit und Kartoffeln, 4 Jahrzehnte später, 1972. Dazwischen liegen rund 45 Hörspiele, von denen oft mehrere Fassungen existieren und die in der Eich-Gesamtausgabe des Suhrkamp Verlags mehr als 1400 Seiten füllen. Es gibt jedoch eine Fülle von Nebenwerken in Hörspielform, die bislang nicht im Druck erschienen sind. Auf Anregung von Jürgen Eggebrecht, in den 50er Jahren Leiter des kulturellen Worts, zunächst im Nordwestdeutschen, später im Norddeutschen Rundfunk, schrieb Eich zwischen 1954 und 1956 20 hörspielähnliche Bearbeitungen von klassischen Geschichten der Weltliteratur sowie aus Tausend und eine Nacht. 1954 entstand die Tausend und eine Nacht-Serie. Zwei Stücke daraus hat Eich später zu großen Hörspielen ausgestaltet. 1956 die Bearbeitung von sogenannten fantastischen Erzählungen. Von den 10 Arbeiten sind 9 erhalten. 3 davon haben wir bisher im Radiomuseum wiederholt. Gogols »Die Nase«, Kiplings »Die schönste Geschichte der Welt« sowie Wilhelm Haufs »Der junge Engländer«. Heute nun Germelshausen, nach einer Erzählung von Friedrich Gerstecker. Die Erstsendung war am 15. Juli 1956. Regie führte Klaus Stieringer. Es war im Herbst des Jahres 1857. Da wanderte ein junger Bursch, einen Tornister auf dem Rücken und einen Wanderstock in der Hand, langsam und gemächlich den breiten Fahrweg entlang, der von dem Dorfe Maresfeld auf die Anhöhe hinaufführt. Die Sonne brannte warm auf den eintönigen Fahrweg nieder, auf dem der Staub in dicker Kruste lag. Und Arnold, so hieß unser Wanderer, hatte sich schon eine Zeit lang nach rechts und links umgeschaut, ob er nicht irgendeinen bequemen Fußpfad entdecken könne, als er endlich an ein klares Bergwasser kam, an dem er die Trümmer einer alten, steinernen Brücke erkennen konnte. Drüben lief ein Rasenweg dahin, der in die Wiesen hineinführte, und Arnold sprang auf einzelnen großen Steinen, trockenen Fußes über den Bach, zum kurzgemähten Rasen drüben und schritt hier auf dem elastischen Grund und im Schatten dichter Erlenbüsche rasch und sehr zufrieden mit seinem Tausche vorwärts. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich gar nicht weiß, wohin ich komme. Hier steht kein langweiliger Wegweiser, der einen schon immer Stunden vorher sagt, wie der nächste Ort heißt. Nun, dann stimmen die Stunden ja auch nie und kein Mensch kann begreifen, wie sie gemessen werden. Wie verlassen ist es hier? Na, die Bauern halten nicht viel vom Spazierengehen, wenn sie die ganze Woche hinterm Pflug oder neben dem Wagen herlaufen. Dann schlafen sie sich am Sonntag in der Kirche tüchtig aus und ziehen die Beine nach dem Mittagessen auch nicht so bald unter dem Wirtshaustisch hervor. Wirtshaustisch? Ein Glas Bier wäre bei der Hitze nicht so übel. Da aber kein Wirtshaus in der Nähe war, trank Arnold von dem klaren Wasser des Baches und setzte gekräftigt seinen Weg fort, unbekümmert, wohin er führe. Eine Stunde mochte er weitergewandert sein, als er vor sich im Grund, dicht am Bach und an einem alten Stein, auf dem früher vielleicht einmal ein Heiligenbild gestanden hatte, eine Bäuerin sitzen sah, die den Weg, den er kam, herabschaute. Von Erlen gedeckt hatte er sie früher sehen können als sie ihn. Dem Ufer des Baches folgend trat er aber kaum über das Gebüsch hinaus, als sie aufsprang und ihm mit einem Freudenschrei entgegeneilte. Arnold blieb überrascht stehen und sah bald, dass es ein hübsches, sehr junges Mädchen war, das in eine ganz eigentümliche, aber äußerst reizende Bauerntracht gekleidet, die Arme nach ihm ausstreckte und auf ihn zuflog. Er ahnte wohl, dass die Freude nicht ihm galt und sie ihn für einen anderen hielt. Das Mädchen blieb auch erschrocken stehen, als sie ihn erkannte. Sie wurde erst blass und dann über und über rot. Entschuldigt mich, fremder Herr. Ich dachte... Ich kann mir denken, was du dachtest. Sei nicht böse, dass ich's nicht bin. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mich auf ihn gefreut habe. Dann verdient er auch nicht, dass du noch länger auf ihn wartest. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hättest du nicht eine Minute vergeblich hier gesessen. Wenn er hätte kommen können, wäre er auch schon da. Vielleicht ist er krank. Und vielleicht... Ist er gar tot? Die Ausreden machen viele. Zum Lachen ist das gar nicht. Hat er denn nie etwas von sich hören lassen? Sehr lange nicht. Dann ist er vielleicht weit von hier daheim. Weit? Gewiss. Schon eine recht lange Strecke von da. In Bischofsroda. Bischofsroda? Aber da habe ich ja jetzt 4 Wochen gehaust und kenne jedes Kind im ganzen Dorf. Wie heißt er? Heinrich. Heinrich Vollgut, der Schulzensohn in Bischofsroda. Bei dem Schulzen bin ich ein- und ausgegangen. Der heißt Bäuerling und hat nur eine Tochter, die Therese heißt. Das ist nicht gerade zum Verwechseln. Nein. Den Namen Vollgut habe ich im ganzen Dorf nicht gehört. Ihr werdet auch nicht alle Leute dort kennen. Aber von Bischofsroda kann man über die Berge recht gut in 2 Stunden oder höchstens in 3 herüberkommen. Er ist nicht da und hat es mir so fest versprochen. Und dann kommt er auch gewiss. Wer dir einmal etwas versprochen hat, müsste ja ein Herz von Stein haben, wenn er nicht Wort hielte. Aber ich kann nicht länger auf ihn warten. Zum Mittag muss ich daheim sein, sonst schilt der Vater. Wo bist du daheim? Dort. Gleich im Grunde drin. Hörte die Glocke. Eben wird der Gottesdienst ausgeläutet. Eure Glocke hat einen Sprung. Sie klingt böse. Ja, ich weiß wohl, hübsch klingt sie nicht und wir hätten sie schon lange umgießen lassen, wenn es nicht dem an Geld und Zeit dazu gefehlt hätte. Und wie heißt das Dorf? Germelshausen. Und kann man von dort nach Wichtelhausen kommen? Ganz leicht. Den Fußweg hinüber ist kaum ein halbes Stündchen. Vielleicht nicht einmal so weit, wenn man gut ausschreitet. Dann gehe ich mit dir durch dein Dorf und wenn ihr ein gutes Wirtshaus im Ort habt, esse ich dort zu Mittag. Das Wirtshaus ist nur zu gut. Zu gut kann denn das sein? Für die Bauern schon. Die haben auch am Abend nach der Arbeit noch genug zu tun, dass sie versäumen, wenn sie bis spät nachts im Wirtshaus sitzen. Ich versäume heute nichts mehr. Ja, mit den Stadtherren ist das etwas anderes. Die arbeiten doch nichts und versäumen deshalb auch nicht viel, weil ja der Bauer doch das Brot für sie verdienen muss. Verdienen müssen wir es schon selber und manchmal sauer genug, denn was der Bauer tut, lässt er sich auch gut bezahlen. Aber ihr arbeitet doch nichts. Warum nicht? Eure Hände sehen nicht danach aus. Dann will ich's dir gleich mal beweisen, was ich arbeiten kann. Setz dich da auf den Stein unter den alten Fliederbusch. Was soll ich dort? Setz dich nur hin. Ich muss jetzt heim. Ach, nur 5 Minuten noch. Ich möchte auch gern eine Erinnerung an dich mitnehmen, gegen die selbst dein Heinrich nichts einwenden kann. Eine Erinnerung an mich? Ich will dein Bild mitnehmen. Dann seid ihr Maler. Oh, das wäre freilich gut. Da könntet ihr in Germelshausen die Kirchenbilder wieder einmal frisch anmalen. Die sehen gar so böse und mitgenommen aus. Wie heißt du? Gertrud. Und was ist dein Vater? Der Schulz im Dorf. Wenn ihr Maler seid, dürft ihr auch nicht ins Wirtshaus gehen. Dann nehme ich euch gleich mit nach Haus. Und nach dem Essen könnt ihr alles mit dem Vater besprechen. Über die Kirchenbilder? Ja, gewiss. Und ihr müsst dann bei uns bleiben. Recht, recht lange Zeit. Bis wieder unser Tag kommt und die Bilder fertig sind. Würde denn dein Heinrich nicht böse werden, wenn ich manchmal, oder auch recht oft, bei euch bin und mit dir plaudere? Heinrich? Und er kommt jetzt nicht mehr. Ja, heute nicht mehr, aber vielleicht morgen. Nein, da er bis 11 nicht dabei bleibt, er aus, bis wieder einmal unser Tag ist. Euer Tag? Gertrud? Wie meinst du das? Das Mädchen sah ihn an, aber sie antwortete nicht auf seine Frage. und während er eben an den letzten Strichen seines kleinen Bildes war, stand sie plötzlich auf. Sie warf ein Tuch über den Kopf, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Ich muss fort. Der Tag ist kurz und sie erwarten mich daheim. Schau her. Habe ich dich gut getroffen? Das bin ich. Wer denn sonst? Und das Bild wollt ihr behalten und mit euch nehmen? Gewiss. Und wenn ich dann weit von hier bin, noch oft an dich denken. Aber wird das mein Vater leiden wollen? Dass ich an dich denke, kann er mir das verwehren? Das meine ich nicht. Aber dass ihr mein Bild hinaus in die Welt nehmt. Wäre es dir denn selber nicht lieb, es bei mir zu wissen? Mir? Nein. Wenn nur nicht... Ich muss doch den Vater darum fragen. Selbst eine Prinzessin hätte nichts dagegen. Aber lauf nicht so schnell, ich gehe ja mit. Oder willst du mich hier ohne Mittagessen zurücklassen? Hast du die Kirchenbilder vergessen? Ach ja. Die Bilder. Das Mädchen blieb stehen und wartete auf ihn. Und weit schneller als vorher setzten sie ihren Weg dem Dorfe zu fort. Dies aber lag viel näher, als Arnold dem Klange der gesprungenen Glocke nach vermutet hätte. Denn was man von Weitem nur für ein Erlendickicht ansah, zeigte sich beim Näherkommen als eine heckenumzogene Reihe von Obstbäumen, hinter denen, dicht versteckt, aber im Norden und Nordosten von weiten Feldern umgeben, das alte Dorf mit seinem niedrigen Kirchturm und seinen rauchgeschwärzten Häusern lag. Auch hier betraten sie zuerst eine gut angelegte und feste Straße, an beiden Seiten mit Obstbäumen bepflanzt. Über dem Dorf aber hing der düstere Höhenrauch, den Arnold schon von Weitem gesehen, und brach das helle Sonnenlicht, das nur mit einem gelblich unheimlichen Scheiner auf die alten, grauen, verwitterten Dächer fallen konnte. Wie wunderlich die alten Häuser mit ihren spitzen, mit Schnitzwerk verzierten Giebeln und festen Strohdächern aussahen. Und trotzdem Sonntag war kein Fenster blank geputzt und die runden, in Blei gefassten Scheiben waren trübe und angelaufen und zeigten auf ihren matten Flächen den schillernden Regenbogenglanz. Arnold fiel die seltsame Tracht der Leute auf, die sich wesentlich von der der Nachbardörfer unterschied. Dabei herrschte eine fast lautlose Stille ringsumher. Wie in einer großen Stadt gingen die Menschen entweder still und teilnahmslos vorbei, und wenn auch manche stehen blieben und ihnen nachsahen, so redete sie doch niemand an. Haltet ihr denn in eurem Dorf den Sonntag so streng, dass die Leute nicht einmal einen Gruß haben, wenn sie einander begegnen? Hörte man nicht hier und da einen Hund bellen oder einen Hahn krähen, so könnte man den ganzen Ort für stumm und tot halten. Es ist Mittagszeit. Da sind die Leute nicht zum Reden aufgelegt. Heute Abend werdet ihr sie desto lauter finden. Da sehe ich ein paar Kinder auf der Straße spielen, Gott sei Dank. Mir fing es hier schon an, ganz unheimlich zu werden. Da feiern sie in Bischofsroda den Sonntag auf ganz andere Art. Dort ist meines Vaters Haus. Sie erwarten uns schon. Erwarten? Du meinst dich und deinen Heinrich? Ja... Wenn du mich heute an seiner Stelle nehmen wolltest, dann blieb ich schon bei dir. So lange, bis du mich selber wieder fortgehen hießest. Wolltet ihr das wirklich? Mit 1000 Freuden. Hier wohne ich, und wenn's euch freut, so kommt hinauf zu meinem Vater. Er wird nur stolz drauf sein, euch an unserem Tisch zu sehen. Ehe Arnold noch etwas darauf erwidern konnte, trat oben auf der Treppe schon der Schulze in die Tür. Zugleich wurde ein Fenster geöffnet und eine alte Frau schaute heraus und nickte ihnen freundlich zu. Heute bist du aber lang ausgeblieben, Gertrud. Und schau, schau, was er sich für einen schmucken Gesellen mitgebracht hat. Lieber Herr, das... Nur keine Umstände auf der Treppe. Kommt da rein, die Klöße sind fertig und werden sonst hart und kalt. Das ist aber nicht der Heinrich. Habe ich dir nicht immer gesagt, dass der nicht wiederkäme? Ja, schon gut, Mutter, schon gut. Der tut's auch. Schön willkommen in Germelshausen, mein junger Herr, wo ich das Mädel auch mag aufgelesen haben. Und nun herein zum Essen und langt nur nach Herzenlust zu. Alles Weitere können wir nachher besprechen. Alles Weitere? Der Schulze ließ dem jungen Maler keine Zeit zum Nachdenken. Er schüttelte derb seine Hand, fasste ihn zutraulich unter den Arm und führte ihn in die breite und geräumige Wohnstube ein. Im Hause herrschte eine dumpfe, erdige Luft und der schmale Hausgang hatte wenig Einladendes. Der Kalk war von den Wänden gefallen und schien eben nur flüchtig beiseite gekehrt zu sein. Das einzige erblindete Fenster ließ nur ein notdürftiges Licht herein. Und die Treppe, die in das obere Stockwerk führte, sah alt und zerfallen aus. Es blieb Arnold freilich nur wenig Zeit, das zu beobachten, denn im nächsten Augenblick schon warf sein gastlicher Wirt die Türe der Wohnstube auf und Arnold sah sich in einem nicht hohen, aber breiten und geräumigen Zimmer, das frisch gelüftet, mit weißem Sand gestreut und mit dem großen, von schneegem Linnen bedeckten Tisch in der Mitte, gar freundlich gegen die übrige, etwas verwilderte innere Einrichtung des Hauses abstach. Außer der alten Frau, die jetzt das Fenster geschlossen hatte und ihren Stuhl zum Tisch rückte, saßen noch ein paar rotbackige Kinder in der Ecke. Und eine rüstige Magd kam eben noch mit einer großen Schüssel zur Tür herein. Jetzt dampften die Klöße auf dem Tisch und alles drängte an die Stühle der willkommenen Mahlzeit entgegen. Keins aber setzte sich und die Kinder schauten mit ängstlichen Blicken auf den Vater. Dieser trat zu seinem Stuhl, lehnte sich mit dem Arm darauf und sah still und schweigend, ja finster vor sich hin. Betete er? Arnold sah, dass er die Lippen fest zusammengepresst hielt, während seine rechte Hand zusammengeballt an der Seite niederhing. Gertrud ging leise auf ihn zu und legte ihre Hand auf seine Schulter. Und die alte Frau stand ihm sprachlos gegenüber und sah ihn mit ängstlich bittenden Blicken an. Der Mann schüttelte Gertruds Hand ab, rückte seinen Stuhl beiseite und seinem Gast zunickend ließ er sich nieder. Arnold war das Wesen des Mannes unheimlich und in der bedrückten Stimmung der übrigen konnte er sich auch nicht behaglich fühlen. Aber der Schulze schien nicht geneigt, sein Mittagessen unter trüben Gedanken zu verzehren. Er klopfte auf den Tisch, die Magd trat wieder herein und brachte Flaschen und Gläser. Mit dem kostbaren alten Wein, der jetzt eingeschenkt wurde, kam bald ein ganz anderes, fröhlicheres Leben in alle Tischgenossen. Durch Arnolds Adern strömte das herrliche Getränk wie Feuer. Nie im Leben hatte er etwas Ähnliches gekostet. Auch Gertrud trank davon und die alte Mutter, die sich nachher an ihr Spinnrad in die Ecke setzte und mit leiser Stimme ein kleines Lied von dem lustigen Leben in Germelshausen sang. Der Schulze selber war wie ausgewechselt. Plötzlich hatte er eine Violine in der Hand und spielte einen lustigen Tanz. Und Arnold, die schöne Gertrud im Arm, wirbelte mit ihr an der Stube so toll herum, dass er das Spinnrad umwarf und auch die Stühle und gegen die Magd anrannte, die das Geschirr hinaustrug, sodass sich alle vor Lachen ausschütten wollten. Plötzlich aber wurde es still in der Stube. Der Schulze deutete mit dem Violinbogen aus dem Fenster und legte das Instrument in den Kasten zurück. Auf der Straße wurde ein Sarg vorübergetragen. 6 Männer in weiße Hemden gekleidet hatten ihn auf den Schultern. Und hinterher ging ganz allein ein alter Mann mit einem kleinen, blondhaarigen Mädchen an der Hand. Der Alte schritt wie gebrochen auf der Straße dahin. Die Kleine aber, die kaum 4 Jahre zählen mochte, nickte allen freundlich zu und lachte hell auf, als ein paar Hunde vorüberhetzten und der eine gegen die Treppe des Schulhauses anrannte und sich überkugelte. Die Stille in der Stube dauerte, solange der Sarg in Sicht war. Kommt, wir wollen einen kleinen Spaziergang zusammen machen. Bis wir zurückkommen, wird es Zeit, in die Schenke zu gehen. Denn heute Abend ist Tanz. Tanz? Da bin ich am rechten Tag gekommen. Gibst du mir den ersten, Gertrud? Gewiss, wenn ihr wollt. Was habt ihr da für eine Mappe? Er zeichnet, Vater. Mich hat er auch schon abgemalt. Hier, seht euch das Bild an. Sehr ähnlich. Ja? Und das wollt ihr mit nach Hause nehmen? Und vielleicht einen Rahmen machen und die Stube hängen? Warum nicht? Darf er's, Vater? Wenn er nicht bei uns bleibt, habe ich nichts dagegen. Aber da hinten fehlt noch was. Was? Der Leichenzug von vorhin. Malt den mit aufs Blatt und ihr mögt das Blatt mitnehmen. Was? Den Leichenzug zu Gertrud? Ja, da ist noch Platz genug. Der muss mit drauf. Sonst leide ich's nicht, dass ihr das Bild mitnehmt. Dann gebt das Blatt. Mit geübter Hand brachte Arnold die Gestalten des Leichenzuges aufs Papier, wie er sie in Erinnerung hatte. Und die ganze Familie drängte sich dabei um ihn und sah mit Staunen, wie rasch er die Zeichnung vollendete. Da, schaut. Ist es euch so recht? Vortrefflich. Jetzt gefällt mir auch das ganze Bild viel besser. Jetzt ist mein Kind in ernster Gesellschaft, wie sich's gehört. Ich habe nicht geglaubt, dass ihr so sehr für ernste Gesellschaft seid. Alles an seinem Platz. Aber jetzt geht mit Gertrud hinaus und seht euch das Dorf an. Ihr werdet es ja doch so bald nicht wieder zu sehen bekommen. Und bis um 5 müsst ihr auch wieder da sein. Wir feiern heute ein Fest. Da müsst ihr mitmachen. Ich täte nichts lieber. Draußen war es jetzt nicht mehr so still wie vorher. Die Kinder spielten auf der Straße, die Alten saßen hier und da vor ihren Türen und sahen ihnen zu. und der ganze Ort mit seinen alten, wunderlichen Gebäuden hätte ein freundliches Ansehen gehabt, wäre die Sonne nur durch den dichten, bräunlichen Rauch gedrungen, der wie eine Wolke über den Dächern lag. Ist hier ein Moor- oder Waldbrand in der Nähe? Einen solchen Rauch habe ich noch nicht erlebt. Er kann doch nicht von den Schornsteinen kommen. Es ist Erdrauch. Erdrauch? Habt ihr den nie von Germelshausen gehört? Nie. Das ist sonderbar. Das Dorf ist schon so alt. Ja, die Häuser sehen danach aus. Und die Leute sind hier auch merkwürdig. Und wie ihr redet, das klingt anders als in den Nachbarorten. Ihr kommt wohl wenig hinaus aus eurem Dorf. Wenig. Ich sehe hier keine einzige Schwalbe, die können doch nicht fortgeflogen sein. Schon lange. In Germelshausen baut sich keine mehr ihr Nest. Vielleicht, dass sie den Erdrauch nicht vertragen können. Aber den Erdrauch, den habt ihr doch nicht immer. Immer. Dann ist der auch schuld daran, dass eure Obstbäume keine Früchte tragen. In Marisfeld mussten sie heuer die Äste stützen, so reich war die Ernte. Gertrud erwiderte kein Wort darauf und wanderte schweigend an seiner Seite. Manchmal nickte sie einem Kinde freundlich zu oder sprach mit einem der jungen Mädchen ein paar leise Worte. Die Mädchen sahen dabei den jungen Maler oft mitleidsvoll an. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, aber getraute sich nicht, Gertrud zu fragen. Als sie die äußersten Häuser des Dorfes erreicht hatten, wurde es immer stiller und einsamer, ja totenähnlich. Die Gärten sahen aus, als ob sie seit langen Jahren nicht betreten wären. In den Wegen wuchs Gras und an den Bäumen und Sträuchern sah man nicht eine einzige Frucht. Arnold suchte seine Begleiterin, die ihm gar zu ernst vorkam, aufzuheitern. Erzählte ihr von anderen Orten, wo er gewesen und wie es draußen in der Welt aussehe. Sie hatte noch nie eine Eisenbahn gesehen, ja noch nie davon gehört und horchte aufmerksam und erstaunt seinen Erklärungen. Auch von den Telegrafen hatte sie keine Ahnung und ebenso wenig von all den neueren Erfindungen in unserem Jahre 1857. Und der junge Maler begriff nicht, wie es möglich sei, dass Menschen noch so abgeschieden von der Welt und ohne die geringste Verbindung mit ihr leben konnten. In diesen Gesprächen erreichten sie den Gottesacker. Das ist ein sehr alter Stein. Anna Maria Berthold, geborene Stieglitz, geboren am 1. Dezember 1188, gestorben den 2. Dezember 1224. Das ist meine Mutter. Deine Mutter? Deine Ur-Urelternmutter? Ja, die könnte es gewesen sein. Nein, meine rechte Mutter. Der Vater hat nachher wieder gefreut und die zu Hause ist meine Stiefmutter. Steht denn da nicht gestorben 1224? Was kümmert mich das Jahr? Es tut so weh, wenn man von der Mutter getrennt wird. Aber vielleicht war es auch gut, dass sie vorher zu Gott eingehen durfte. Arnold bog sich kopfschüttelnd über den Stein, die Inschrift genauer zu erforschen. Ob die erste Jahreszahl vielleicht eine 8 sei? Denn die altertümliche Schrift machte das nicht unmöglich. Aber die andere 2 glich der ersten auf ein H. Und 1884 schrieb man noch lange nicht. Das Mädchen war jedoch in das Andenken der Verstorbenen so vertieft, dass er sie nicht weiter durch lästige Fragen stören mochte. Von der niedrigen Kirchenmauer aus hatte man einen guten Überblick über das alte Dorf und Arnold benutzte rasch die Gelegenheit, eine Skizze davon zu entwerfen. Auch über diesen Platze lag der wunderliche Höhenrauch. Und weiter dem Walde zu konnte er doch die Sonne hell und klar auf die Berghänge niederfallen sehen. Jetzt dürfen wir nicht mehr trauern. Ihr habt wohl geglaubt, dass die Germelshauser lauter Kopfhänger wären. Heute Abend sollt ihr das Gegenteil finden. Die Kirche läutet es aus und jetzt geht es zum Tanz. Aber da drüben aus der Kirchentür sehe ich niemand herauskommen. Das ist nur natürlich, weil niemand hineingeht. Der Pfarrer selbst nicht einmal. Nur der alte Sakristan gönnt sich keine Ruhe und läutet die Kirche aus und ein. Und keins von euch geht zum Gottesdienst? Nein. Ja, aber weshalb denn nicht? Der Pfarrer hat alles in ein großes, dickes Buch geschrieben. Wenn es euch Spaß macht und ihr Lateinisch versteht, könnt ihr drin lesen. Aber sprecht nicht davon, wenn mein Vater dabei ist. Er hat's nicht gern. Nein, Gertrud, aber willst du mir nicht sagen... Seht ihr? Da kommt der Sakristan allein aus der Kirche und schließt sie zu. Der bleibt auch abends ganz allein daheim und geht nicht mit ins Wirtshaus. Und der Pfarrer? Das will ich meinen. Der ist der lustigste von allen. Er nimmt sich's nicht zu Herzen. Willst du mir nicht sagen, Gertrud? Jetzt muss ich machen, dass ich heimkomme in mein bestes Gewand. Seht ihr, da kommen die Burschen und Mädchen schon aus den Häusern. Ich will nicht die Letzte sein. Und den ersten Tanz? Tanz ich mit euch. Im Dorf herrschte jetzt ein anderes Leben als am Morgen. Am Wirtshaus hingen Blattgirlanden von einem Fenster zum anderen und zogen über der Tür einen weiten Triumphbogen. Überall standen fröhliche Gruppen von jungen Leuten. Die Burschen und Mädchen waren in ihrem besten Staat. Und auch Arnold wollte sich nicht in seinem Reisekleid unter die Festtägler mischen. Er schnallte in des Schulzenhaus seinen Tornister auf, nahm seinen guten Anzug heraus und war eben fertig mit seinem Staat, als Gertrud an die Tür klopfte. Und wie wunderbar schön sah das Mädchen jetzt aus und wie herzlich bat sie ihn, sie zu begleiten. Durch die einbrechende Dämmerung schritten sie dem Tanzsaal zu. Morgen muss ich wieder fort. Sorgt euch nicht darum, wir bleiben lange zusammen. Gertrud. Vielleicht länger, als euch lieb ist. Würdest du es gern sehen, wenn ich bei euch bliebe? Ich hätte es schon gern. Ihr seid gut und freundlich. Mein Vater hat euch auch ins Herz geschlossen. Und wenn Heinrich nun morgen käme? Morgen? Ja, morgen. Es könnte auch leicht sein. Der kommt nicht. Aber weshalb nicht? Vielleicht, dass ihr morgen besser wisst, was morgen heißt. Hier sind wir an dem Ort. Die Burschen werden nicht schlecht schauen, wenn ich mir einen neuen Tänzer mitbringe. Das ist gescheit von euch, ja, dass ihr bei uns bleiben wollt. Da führt ihr ein lustiges Leben und die Zwischenzeit ist bald herum. Welche Zeit? Und die bis zum nächsten Fest. Meint ihr denn, ich käme wieder nach Germelshausen? Wollt ihr denn wieder fort? Ja, morgen oder übermorgen. So. Morgen? Ja, dann ist schon recht. Aber ich will schauen, dass ich bald wiederkomme. Na, morgen reden wir weiter darüber. Jetzt kommt, dass ich euch die Seele und die Zimmer alle zeige. Und die Vergnügungen. Denn wenn ihr morgen schon wieder fort wollt, bekämt ihr die am Ende nicht einmal mehr zu sehen. Die anderen lachten heimlich mit und der junge Bauer nahm Arnold bei der Hand und führte ihn im ganzen Haus herum, das dicht gedrängt vor lustig schwärmender Gäste war. Erst kamen sie durch Zimmer, in denen Kartenspieler saßen und große Haufen Geldes vor sich liegen hatten. Dann betraten sie eine Kegelbahn, die mit hellglänzenden Steinen ausgelegt war. In einem dritten Zimmer wurden verschiedene Spiele gespielt und die jungen Mädchen liefen lachend und singend aus und ein und neckten sich mit den Burschen, bis plötzlich ein Tusch der Musikanten das Zeichen zum Tanz gab. Laut jubelnd drängten alle zum Tanzsaal und jetzt war auch Gertrud an Arnolds Seite und fasste seine Hand. Bald hatte er in der Freude, das Mädchen in seinen Armen zu halten, alles andere vergessen. Immerfort tanzte er mit ihr und eins nur fiel ihm auf und störte ihn immer, wenn er glaubte, inmitten seines Glücks zu sein. Dicht neben dem Wirtshaus stand die alte Kirche und so oft die Stunde voll war, konnte man deutlich im Saal die grellen, misstönenden Schläge der zersprungenen Glocke hören. Bei dem ersten Schlag aber war es jedes Mal, als ob der Stab eines Zauberers die Tanzenden berührt hätte. Die Musik brach mitten im Takt ab. Die lustig durcheinanderwogende Schar stand wie an ihre Plätze gebannt, still und reglos. Und jeder zählte schweigend die einzelnen Schläge. War aber der letzte Glockenschlag verhallt, so ging das Leben und Jauchzen von neuem los. So war es um 8, um 9 und um 10. Und so oft Arnold nach der Ursache dieses sonderbaren Wesens fragen wollte, legte Gertrud ihren Finger an die Lippen und sah ihn dabei so ernst und traurig an, dass er sie nicht um die Welt mit einer Frage hätte betrüben wollen. Um 10 Uhr wurde im Tanz eine Pause gemacht und die Musiker schritten den jungen Leuten voran in den Speisesaal hinab. Dort ging es lustig her und der Wein floss in Strömen. Die Zeit eilte dahin und schon ertönte der erste Schlag der 11. Stunde. Und wieder schwieg der laute Jubel der Zuschauer. Und wieder setzte das atemlose Lauschen auf die langsamen Schläge ein. Ein Grauen, er wusste selbst nicht weshalb, überkam Arnold. Der Gedanke an seine Mutter daheim zog ihm durchs Herz. Langsam hob er sein Glas und leerte es als Gruß für die fernen Lieben. Mit dem 11. Schlag aber sprangen die Gäste wieder von ihren Tischen auf. Der Tanz sollte aufs Neue beginnen und alle eilten in den Saal zurück. Nur Gertrud und Arnold verweilten noch einen Augenblick. Wem habt ihr zuletzt zugetrunken? Ich weiß nicht, ob du es verstehst, wenn ich es dir sage. Sagt's deshalb. Meiner Mutter. Liebt ihr eure Mutter? Wie mein Leben. Und sie euch? Liebt eine Mutter ihr Kind nicht? Aber wenn ihr nicht wieder heimkäme zu ihr? Das Herz würde ihr brechen. Eure arme Mutter. Was hast du, Gertrud? Kommt. Wir dürfen den Tanz nicht versäumen. Wir dürfen ihn nicht versäumen. Noch wilder als vorher hatte drinnen der Tanz begonnen. Die jungen Burschen, von dem starken Wein erhitzt, tobten, jubelten und kreischten, und ein Lärm entstand, der die Musik zu übertönen drohte. Arnold fühlte sich nicht mehr so wohl in dem Toben, und auch Gertrud war ernst und still dabei geworden. Nur bei den anderen schien der Jubel zu wachsen, und in einer Pause kam der alte Schulze auf sie zu. Das ist recht, Herr Mahler. Nur lustig die Beine geschwenkt an diesem Abend. Wir haben Zeit genug, uns wieder auszuruhen. Trudchen, was ist denn mit dir? Weshalb schneidest du gerade jetzt so ein ernstes Gesicht? Na, passt denn das zu dem Tanz heute? Lustig! Da geht's wieder los. Jetzt muss ich meine Alte aber suchen. Den letzten Tanz tanze ich ja doch nur mit ihr. Komm, Gertrud. Nein, kommt ihr. Was hast du? Kommt! Wo willst du hin? Arnold behielt keine Zeit, weiter zu fragen. Denn sie glitt ihm unter den Händen weg der Saaltür zu, und wenige Minuten später stand er mit ihr draußen in der frischen Abendluft vor dem Haus. Sie ergriff seinen Arm und führte ihn durch das Dorf an ihres Vaters Haus vorbei, in das sie hineinsprang und mit seinem kleinen Bündel zurückkehrte. Sie nahm ihn wieder bei der Hand wie vorhin zum Tanz, aber sie schritt mit ihm immer weiter an den Häusern vorbei, bis sie die äußere Ringmauer des Dorfes hinter sich gelassen hatten. Bisher waren sie der breiten, festen und hart gefahrenen Straße gefolgt. Jetzt bog Gertrud links vom Weg ab und schritt einen kleinen, flachen Hügel hinauf, von dem aus man gerade auf die hell erleuchteten Fenster und Türen des Wirtshauses schauen konnte. Lebt jetzt wohl. Grüßt eure Mutter von mir. Was meinst du, Gertrud? Was ist denn geschehen? Jetzt, mitten in der Nacht, willst du mich so von dir schicken? Habe ich dir denn wehgetan? Habe ich ein Wort gesagt, das dich verletzt hat? Nein. Es ist, weil ich euch gern hab. Aber so lasse ich dich nicht im Dunkeln allein ins Dorf zurück. Gertrud, du weißt nicht, wie mein Herz in diesen wenigen Stunden... Sprecht nicht weiter, wir wollen keinen Abschied nehmen. Wenn die Glocke 12 schlägt, es kann keine 10 Minuten mehr dauern, kommt wieder an die Tür des Wirtshauses, ich warte dort. Und so lange? Bleibt hier an dieser Stelle stehen, geht keinen Schritt zur rechten und zur linken, bevor die Glocke 12 ausgeschlagen hat, versprecht es mir. Ich verspreche es dir. Aber dann? Dann kommt. Gertrud. Gertrud blieb einen Augenblick wie zögernd stehen. Dann wandte sie sich plötzlich um und legte die Arme um seinen Hals. Und Arnold fühlte ihre kalten Lippen auf den seinen. In der nächsten Sekunde hatte sie sich losgerissen und floh dem Dorfe zu. Und Arnold blieb bestürzt, aber eingedenk seines Versprechens dastehen, wo sie ihn verlassen hatte. Jetzt erst sah er, wie sich das Wetter in den wenigen Stunden verändert hatte. Der Wind heulte durch die Bäume. Der Himmel war mit dichten, jagenden Wolken bedeckt. Schon fielen einzelne Regentropfen und verrieten ein nahendes Gewitter. Durch die dunkle Nacht glänzten hell die Lichter aus dem Wirtshaus herauf. Und wie der Wind dort herüberkam, konnte Arnold in einzelnen unterbrochenen Stößen den lärmenden Klang der Instrumente hören. Aber nicht lange. Da hob die alte Kirchturmglocke zum Schlagen an. Legt sich auch so rasch zur Ruhe, scheint's mir, wie sie sich erhob. Aber die andere, die sanfte, gute. Ich darf doch gehen, Gertrud. Mein Versprechen habe ich gehalten und jetzt will ich dich noch einmal sehen, du Liebe. So kann ich nicht von dir scheiden. Aber wie schnell sie ihre Lichter da unten löschen. kein Schein mehr aus dem Dorf. Kein Laut. Nicht einmal die Hunde, die doch so laut heulten, schlagen jetzt an. Der Tanz ist aus, die Tänzer werden heimgegangen sein und die am lautesten jauchzen zuallererst. Nur gut, dass ich einen rechten Ortssinn habe, sonst fände ich nicht einmal das Wirtshaus mehr. Die Nacht bleibe ich im Dorf. Vorsichtig stieg Arnold den Abhang wieder hinunter, den er mit Gertrud heraufgekommen war, um auf dem breiten, weißen Weg ins Dorf zu kommen. Aber umsonst tappte er in den Büschen danach herum. Mit seinen dünnen Stiefeln sank er bis tief über die Knöchel ein. Der Grund war weich und sumpfig und dichtes Erlengebüsch schoss überall dort empor, wo er den Weg vermutet hatte. War er rechts oder links abgekommen? Oder schon an dem Dorfe vorbei? Aber je hastiger und ängstlicher er suchte, desto sumpfiger wurde der Boden und desto dichter das Gestrüpp, das seine Kleider zerriss und seine Hände blutig ritzte. Mit Mühe und Not, durch und durch nass und vor Frost zitternd, arbeitete er sich wieder zu dem Hügel zurück, zu der Stelle hin, auf der Gertrud ihn verlassen hatte, um dort zu erwarten, dass die alte Glocke einschlug. Aber es schlug nicht an. Kein Hund bellte und kein menschlicher Laut drang zu ihm, so oft er auch beim Knacken des Buschwerks Gertruds Schritte zu hören vermeinte, die ihn vielleicht holen kam. Sie war es nicht. Als er zum zweiten Mal versuchte, in das Dickicht einzudringen und das Dorf zu finden, war es wieder vergeblich. Zu Tode erschöpft und von einem eigentümlichen Grausen erfasst, mied er zuletzt den tiefen, dunklen, unheimlichen Grund und suchte einen schützenden Baum, um die Nacht dort zu verbringen. Langsam zogen die Stunden an ihm vorüber. Immer wieder horchte er in die Dunkelheit hinein und glaubte, den rauen Schlag der Glocke zu vernehmen, um sich immer aufs Neue getäuscht zu sehen. Endlich dämmerte der erste lichte Schein aus dem fernen Osten. Die Wolken hatten sich verzogen, der Himmel war wieder rein und sternenhell und die erwachenden Vögel zwitscherten leise in den dunklen Bäumen. Und breiter und lichter wurde der goldene Himmelsgürtel. Aber vergeblich suchte Arnolds Blick den alten Kirchturm und die wettergrauen Dächer. Nichts als ein altes Erlengestrüpp mit einzelnen verkrüppelten Weiden dazwischen dehnte sich vor ihm aus. Das Dorf war verschwunden. Er hatte sich aufgerichtet, legte sich aber jetzt zu Tode ermüdet und verzweifelt unter seinen Baum zurück. In diesem Augenblick hörte er hinter sich das Laub rascheln. Ein Hund schlug an und als er rasch emporsprang, stand ein alter Jäger nicht weit von ihm und betrachtete neugierig die wunderliche, so anständig gekleidete und so verwildert aussehende Gestalt. Ich wünsche einen guten Tag, Herr Förster. Sie kommen mir ja aber wie gerufen, denn ich glaube, ich habe mich verirrt. Wenn Sie hier den ganzen Tag im Busch gelegen haben, dann ist doch kaum eine halbe Stunde nach Dillstedt hinüber zu einem guten Wirtshaus. So glaube ich das auch. Sind Sie denn hier im Wald genau bekannt? Ich sollte es denken. Wie heißt das nächste Dorf? Dillstedt. Gerade dort hinüber. Wenn Sie da drüben auf die kleine Anhöhe kommen, können Sie es gleich unten liegen sehen. Und wie weit habe ich von hier nach Germelshausen? Wohin? Nach Germelshausen. Gott sei mir gnädig. Wie viele Klafter tief im Erdboden das verwünschte Dorf liegt, das weiß er allein. Und geht auch unser einen gar nichts an. Das verwünschte Dorf? Ja. Germelshausen. Gleich da unten im Sumpf, wo jetzt die alten Weiden und die Erlen stehen, soll es vor vielen Jahren gelegen haben. Nachher ist es weggesunken. Niemand weiß, warum und wohin. Nur die Sage geht, dass es alle 100 Jahre an einem ganz bestimmten Tag, am Sonntag soll es sein, wieder ans Licht gehoben wird. Ich möchte aber keinem Christenmenschen wünschen, dass er zufällig dazu käme. Ja, aber gestern hat das Dorf doch noch hier gestanden. Ich war doch darin nicht. Ich habe drin gegessen und getrunken und getanzt. Aber es hieß anders, nicht wahr? Wahrscheinlich kommen Sie gerade von Dillstedt herüber. Dort war gestern Abend Tanz. Und das starke Bier, das der Wirt jetzt braut, kann nicht jeder vertragen. Ja. Ja, das ist doch gut, dass ich das Malen gelernt habe und meine Mappe immer bei mir trage. Kennen Sie das Dorf hier auf dem Blatt? So ein flacher Turm ist in der ganzen Gegend nicht. Und tragen sich die Mädchen in der Nachbarschaft wie das Mädchen hier? Nein. Was ist denn das für ein wunderlicher Leichenzug, den Sie da drauf haben? Wie passt er zu dem Mädchen? Ich weiß jetzt, wie er passt. Sie sehen bleich aus. Das ist auch kein Wunder. Das Nachtlager im Busch ist Ihnen nicht willkommen. Hier, einen Schluck. Danke. Ach, das war nicht halb genug. Einen ordentlichen, dreimal geknoteten Schluck. So. Und jetzt machen Sie, dass Sie hinüber ins Wirtshaus und in ein warmes Bett kommen. Nach Dillstedt? Näher haben wir keins. Und Germershausen? Still. Und Germershausen? Nennen Sie das Dorf nicht wieder. Gerade an der Stelle, auf der wir stehen. Lassen wir alle Toten ruhen. Und die besonders, die keine Ruhe haben und immer wieder immer unversehens zwischen uns auftauchen. Alle 100 Jahre nur soll das Dorf erscheinen. Die Leute sagen es. Gott weiß es. Dann danke ich auch schön. Und wünsche weiter einen guten Tag. Dasselbe. Dort oben über dem Hang kommen Sie auch wieder auf den breiten Fahrweg nach Dillstedt. Was gebe ich drum? Könnte ich noch einmal auf den schmalen nach Germershausen kommen? Aber der lief nirgends. Und so wandte sich Arnold nach Dillstedt, nachdem er noch einen letzten Blick auf die Erlen und Weiden geworfen hatte. Er hat noch viele Orte gesehen und mit vielen Mädchen getanzt und ist ein alter Mann geworden. Aber seine Jahre reichten nicht aus, um Gertrud wiederzusehen. Nun ist es bald wieder 100 Jahre her, dass Germershausen auftauchte. Vielleicht, dass einer von uns es unversehens wiederfindet. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie die vierte Sendung unserer Reihe Der unbekannte Günther Eich. Diesmal mit Germelshausen, einer Erzählung von Friedrich Gerstecker, für den Funk bearbeitet von Günther Eich. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956. Unter der Regie von Klaus Stieringer sprachen Marlene Ripan, Erzählerin, Susanne Lünker, Gertrud, Rolf Beusen, Arnold, Gerhard Geister, Schulze, Wolfgang Forrester, Bursche und Heinz Klevenow, Förster.